Erster, ich habe mir gesagt, ich will nicht wieder traurig zu euch kommen. Zweiter, wenn ich euch traurig mache, wer macht mich dann froh? Nur der, der traurig ist wegen mir. Dritter, ich habe euch einen Brief geschrieben. Ich wollte nicht traurig sein, wenn ich komme. Ich will mich mit euch freuen. Ich glaube, dass eure Freude auch meine Freude ist. Vierter, ich war sehr traurig und ängstlich, als ich euch schrieb. Ich habe geweint. Ich wollte euch nicht traurig machen. Ich wollte, dass ihr meine Liebe versteht. Fünfter, einige von euch haben mich traurig gemacht. Aber sie haben nicht nur mich traurig gemacht, sondern euch alle. Ich will nicht zu viel sagen. Sechster, die meisten von euch haben ihn schon genug bestraft. Siebter, jetzt sollt ihr ihm vergeben und ihn trösten. Sonst wird er zu traurig. Achter, ich bitte euch, zeigt ihm eure Liebe. Neunter, ich wollte sehen, ob ihr gehorsam seid. Deshalb habe ich euch geschrieben. Zehnter, wenn ihr jemandem vergebt, vergebe ich auch. Wenn ich etwas vergeben habe, dann habe ich das für euch getan. Ich habe es vor Christus getan. Elfter, wir wollen nicht, dass der Teufel uns besiegt. Wir kennen seine Tricks. Zwölfter, ich ging nach Troas, um von Jesus zu erzählen. Gott hat mir dort eine Tür geöffnet. Dreizehnter, aber ich war unruhig. Ich habe meinen Freund Titus nicht gefunden. Darum bin ich weggegangen und nach Mazedonien gegangen. Vierzehnter, danke Gott. Er hilft uns immer zu gewinnen. Durch uns verbreitet er seinen Duft überall. Fünfzehnter, wir sind wie ein guter Duft von Christus für Gott. Dieser Duft ist für die Menschen, die gerettet werden und für die, die verloren gehen. Sechzehnter, für einige ist es ein Duft, der zum Tod führt. Für andere ist es ein Duft, der zum Leben führt. Wer kann das tun? Siebzehnter, wir sind nicht wie viele andere. Sie machen mit Gottes Wort Geschäfte. Wir reden ehrlich von Gott aus vor Gott in Christus.